Köpfen, erst Gewalt und ist brutal. Man lügt dir Fleisch in dein Gesicht, suggeriert dir, du hast die Wahl. Doch du bist nur ein Werkzeug ihrer Perfidität. Und merkst du, dass man dich benutzt, dann ist es längst zu spät. Selbst verraten, kämpfst nun für